Ich häng die lautlos, schließ die Jalousien. Keiner soll wissen, dass es uns wieder gibt. Meine Freunde denken, zwischen uns ist Krieg. Hab dich so oft verflucht, trotzdem wieder hier. Also machen wir das Beste draus. Meine beste Freundin meint, das geht hässlich aus. Mag sein, dass ich Schwäche zeig, doch ich schalt den Kopf aus, weil mein Herz mich braucht. Fühl mich wohl in der Illusion. Deine Witze sind ab heute wieder cool. War schon durch, doch jetzt wieder hoch. Denn ohne dich war's wie auf Entzug. Oh, oh ja, du hast immer noch Attitüde, Tupac, hin und ab. Mittlerweile Mitternacht und ich glaube, dass es diesmal passt. Baby, wir sind on off, yeah. Nur noch heute verliebt, yeah. Baby, wir sind on off, yeah. On off, pour revenir. Baby, wir sind on off, yeah. Du bist mein Kryptonit, yeah. Baby, wir sind on off, yeah. Erst Rosen, dann Krieg. Y'a bien des choses qu'il faudrait qu'on précise. C'est vrai que ces derniers temps, je déboule assise. Mon cœur est full, y'a plus de place assise. C'est toi que je vise. Que les barrières entre nous, ça parle en visio. Et pour t'atteindre, dois-je passer par le physio. Je coupe les bons, passe-moi les ciseaux. Tu joues la schizo. Et pour toutes ces fois où tu m'as bourré de crainte, je refuse de répondre par le mal. Et puis tu me caches des choses au plus profond de toi. Mais je sais que la fin est inévitable. Baby, listen, on off, yeah. On off, right to fall. Baby, on est on off, yeah. Au loin pour revenir. Baby, listen, on off, yeah. Du bist mein Kryptonit, yeah. Baby, on est on off, yeah. Erst Rosen, dann Krieg. Wird dein letztes Mal. Ein Shot Tequila, ich vergesse, was war. Baby, mit dir bin ich in Trance. Also nutz deine Chance. Yeah. Et sur moi, t'as passé tous tes nerfs. Donc dis-moi maintenant de quoi j'ai l'air. On a perdu tellement de temps. Oui, y'a de quoi péter les plombs. Baby, wir sind on off, yeah. Und noch heute verliebt, yeah. Baby, on est on off, yeah. Au loin pour revenir. Baby, wir sind on off. Baby, on est...